Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute habe ich für euch fünf Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Hand erschaffen hat. Und das, um ihre Wichtigkeit uns aufzuzeigen. Bismillah ta'ala. Beginnen wir gleich, inshallah ta'ala, mit der ersten Sache. Und das ist Adam a.s. Adam a.s., unser Urvater, wurde von Allah subhanahu wa ta'ala selbst mit seiner eigenen Hand erschaffen. Natürlich, wir müssen hier ganz, ganz wichtig beachten, wenn wir sagen Allah subhanahu wa ta'alas Hand, dann ist das nicht eine Hand, wie du und ich das haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er eine Hand hat, aber wir sagen nicht, wir tun diese Sachenlage nicht verändern. Wir sagen nicht, nein, er hat keine Hand. Wir sagen nicht, das bedeutet Macht. Wir sagen nicht andere Sachen über dieses Thema, sondern nehmen das an, ohne uns das Wie vorzustellen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er hat eine Hand, so wie es ihm gebührt, ohne dass wir wissen, wie diese Sache ist. Und das ist ganz wichtig in dieser Angelegenheit, dass wir sie nicht falsch interpretieren oder sie weginterpretieren oder sie sogar vergleichen. Das sollten wir definitiv nicht tun, denn im Prinzip können wir sagen, wir haben eine Hand und eine Katze oder ein Tier hat eine Hand, ist das gleich? Natürlich würden wir sagen, ist nicht gleich, auch wenn wir die vielleicht Pfote nennen würden oder sonst irgendwas. Nicht mal zwei Hände sind gleich von anderen Personen. Deswegen, wir tun nicht Sachen vergleichen, die wir nicht vergleichen können, denn der Schöpfer ist ganz anders wie die Schöpfung. Auf jeden Fall, um zurückzukommen, Adam a.s. wurde mit Allahs Hand erschaffen, Subhanal Malik. Und der Beweis dafür ist im Koran, als Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Iblis, zum Urvater der Satan sozusagen, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam fertig erschaffen hatte und er befohlen hatte, den Engel und Iblis, weil er mit ihnen war, weil damals war er eine gute Person und er war so gut, dass er mit den Engeln sein durfte. Allah subhanahu hat dann sozusagen den Leuten im Himmel befohlen, sich Adam niederzuwerfen, nicht als Anbetung, sondern als, weil Allah das eben befohlen hat. Alle haben sich niedergeworfen, außer der Iblis, der Shaitan von den Jinn. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Aber was hat dich daran gehindert, dich niederzuwerfen für das, was ich mit meiner Hand erschaffen habe? Was ich mit meiner Hand erschaffen habe. Naam, und hier noch eine kleine Anmerkung bezüglich Hand. Wenn wir solche Sachen wie Hand, Gesicht, Fuß, sonst irgendwas Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, schreiben wir ihm das als Eigenschaft zu. Nicht als Körperteile, sondern als Eigenschaft. Das ist auch nebenbei eine wichtige Information. Auf jeden Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das, was ich mit meiner Hand erschaffen habe. Also Adam a.s. Und hier ist der Beweis eben, dass Adam a.s. Mit der Hand Allahs erschaffen wurde. Die zweite Sache, meine lieben Geschwister, ist Jannatul Adn, Jannatul Firdaus al-A'la, das höchste Paradies. Und der Beweis dafür ist im Hadith in Sahih Muslim, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, über Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe für sie diesen Garten selbst eingepflanzt mit meiner eigenen Hand. Ja, in einer anderen Überlieferung, ich habe für sie eingepflanzt ihre Würde, ihr Ansehen, ihr Edelmut, ihren Mut in diesem speziellen Garten im höchsten Paradies. Das heißt, Al-Firdaus al-A'la ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala selbst gemacht worden sozusagen. Alle anderen Dinge wurden gesagt, sei und es ist, um den Unterschied mal kurz zu verdeutlichen. Und diese fünf Sachen wurden eben Allah subhanahu wa ta'alas Hand gemacht, um die Gewaltigkeit oder die Wichtigkeit zu zeigen, weil das höchste Paradies ist natürlich was ganz Besonderes wie das Paradies in der Mitte oder ganz unten. Alle Paradiese sind schön, wir werden trotzdem glücklich sein, aber das höchste ist natürlich das Beste, was man bekommen kann. Und das ist etwas Besonderes und dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben sagt, dass er das Paradies mit seiner Hand eingepflanzt hat, deutet darauf hin, dass dieses Paradies etwas ganz Besonderes ist. Die dritte Sache, meine lieben Geschwister, das Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Hand gemacht hat, ist die Tafel, die Musa a.s. gegeben wurde, wo diese ganzen Gesetze eben drauf standen. Und der Beweis dafür ist der Hadith in Sahih Muslim, als Adam a.s. mit Musa a.s. miteinander reden und Adam a.s. dann zu Musa sagt, Allah hat dich auserwählt mit seiner Sprache, sozusagen, dass Allah direkt mit dir spricht, und dass er für dich mit seiner Hand geschrieben hat. Dass er für dich mit seiner Hand geschrieben hat. Subhanal Malik. Das bedeutet, dass diese Sache etwas ganz Besonderes war für Musa a.s. Und dies bedeutet die Schönheit dieser Angelegenheit. Subhanal Malik. Und Daran sieht man auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala solche Dinge eben explizit heraushebt, indem er sie mit seiner eigenen Hand tut, macht. Aber wie gesagt, nochmal ganz wichtig, als Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala betrachten wir diese Sache, nicht als Körper oder Körperteile, denn wir können diese Sache nicht bestätigen aus Koran und Sunna, sondern wir bestätigen diese Sachen als Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir fragen nicht nach dem Wie. Na'am. Die vierte und fünfte Sache nehmen wir gleich zusammen, da sie in einem Hadith gemeinsam kommen, von Ibn Umar überliefert, der sagte, vier Dinge hat Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Hand erschaffen und zählte auf den Thron, den Stift, Adam und den Garten Edens. Überliefert Ibn Umar diesen Hadith, erzählt den Thron Allahs, den Stift, mit dem alles geschrieben wurde am Anfang, bevor alles erschaffen wurde. Adam a.s. haben wir schon erwähnt und den Garten Edens, Firdaus al-A'la, haben wir auch schon erwähnt. Das heißt, der Thron Allah subhanahu wa ta'ala wurde auch mit der Hand gemacht und der Stift, der erschaffen wurde, wurde auch von Allah subhanahu wa ta'ala selbst gemacht mit seiner Hand. Na'am. Und dann sagt Ibn Umar weiter, und zu allen anderen Dingen wurde gesagt, sei und es wurde, oder es ist geworden sozusagen. Das, um hier den Unterschied zu verdeutlichen, dass diese Sachen etwas ganz Besonderes sind und die anderen Sachen sind auch toll, natürlich auch gut, aber das eben um herauszuheben. Nicht, dass man sagt, das ist schlecht, diese Schöpfung ist schlecht, nein, jede Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala ist gut und jede Sache ist schön, jede Sache ist toll. Natürlich sind die Empfindungen von den Menschen immer unterschiedlich. Das ist relativ. Schönheit ist relativ. Geschmack ist relativ. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat eben in bestimmten Sachen bestimmte Sachen hervorgehoben. Wie bei den Propheten. Alle Propheten sind natürlich gut. Aber von allen Propheten wurden fünf Propheten hervorgehoben. Und von diesen fünf wurde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser Prophet, als ihr oberster als ihr beste Person, als ihr bester Prophet sozusagen von der Stufe her emporgehoben. Genauso auch Mekka wurde von den Orten emporgehoben, wurde etwas Besseres gemacht, oder Medina oder Masjid al-Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala erschafft Sachen und er macht und er bevorzugt Sachen über andere, weil er das machen möchte, weil er die Besonderheit dieser Dinge uns extra zeigen möchte. Und Allah subhanahu wa ta'ala im Endeffekt macht, was er will, denn er ist unser Schöpfer, er tut, was er will, und es geschieht nur das, was er möchte. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Inshallah ta'ala habt ihr davon profitiert. Lasst inshallah ta'ala ein Abo da, bi'idhnillah ta'ala, damit ihr das nächste Mal wieder Bescheid bekommt. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.